downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 From Downtown, die erste Folge im neuen Jahr 2015. Wir haben eine kleine längere Weihnachtspause gemacht, nachdem es über Heiligabend und den ersten Weihnachtsfeiertag die beiden Specials gab. Jetzt sind wir wieder da, vollgepackt mit News aus den ganzen Weihnachtstagen, aus den Wochen und Tagen nach dem neuen Jahr. Und am Montag hat es direkt geknallt. Mit einem großen Trade. Drei Teams waren involviert, habt ihr mit Sicherheit schon mitbekommen. Da wollen wir jetzt erstmal ein paar Worte zu verlieren. Der Trade hat stattgefunden zwischen OKC, Cleveland und den New York Knicks. Dion Waiters ist von Cleveland nach OKC gegangen. Dafür hat Cleveland von New York J.R. Smith und Iman Shumpert bekommen. Und ein First-Rounder von OKC, der aber hard protected ist. Heißt, ich glaube im ersten Jahr, wenn es muss er unterm 18. Platz sein und in den Folgejahren irgendwas um den 20. Platz rum, da man davon ausgehen kann, dass OKC, solange Durant und Westbrook da spielen, nicht so schlecht sein wird, ist es jetzt vielleicht nicht gerade das Riesenasset. New York hat im Grunde gar nichts bekommen. Lou Edmondson, Lance Thomas und Alex Kirk wurden nach New York verschifft, die wurden sofort wieder gewaved, werden also kein einziges Spiel für die Knicks machen. Einen Second-Rounder gab es im Tausch, der von Cleveland nach New York gegangen ist. Das war aber jetzt auch nicht unbedingt das Ziel von New York. Ich glaube, denen ging es maßgeblich darum, J.R. Smith und die Spieleroption, die er für nächstes Jahr hat, diese 6 Millionen vom Salary Cap zu kriegen, da der Sommer 2015 ja somit als der wichtigste Sommer in den letzten Jahren der New York Knicks Franchise-Geschichte ausgerufen worden ist. Ja, insofern müssten wir mal klären, wenn der dann den Trade gewonnen hat. Was meinst du? Ja, in dem Sinne hallo auch von mir. Ich glaube, wir freuen uns beide wieder hinterm Mikrofon zu stecken und die Köpfe glühen auf jeden Fall schon. Ich glaube, wir haben einiges vorbereitet und freuen uns, ein paar Sachen zu besprechen. Fangen wir, wie gesagt, an mit dem Trade. Wir haben da ein bisschen debattiert schon über WhatsApp. Also ihr könnt euch das ruhig so vorstellen, dass wir eigentlich jeder aufwachen und dann irgendwie zur Arbeit fahren und vorher dann noch ein paar Stats checken. Und wenn irgendwas passiert ist, schickt der eine dem anderen dann irgendwie einfach nur ein Wort oder so. Und ich habe irgendwie geschrieben, what the fuck, glaube ich. Als ich dich als Knicks-Fan dann um deine Meinung gebeten habe. Und die wollen wir euch natürlich jetzt hier nicht vorenthalten, aber vielleicht so viel schon mal, wir waren nicht derselben Meinung, weil beginnen wir vielleicht mit dem New York Knicks auch, weil ich zum Beispiel sage, dass New York durchaus mehr für Shump hätte bekommen können. Das wirst du natürlich auch sagen. Hauptsächliche Intention war natürlich jetzt von dem Cap her flexibel zu sein, dass J.R. Smith, der nächstes Jahr in seinen Vertrag rein opten kann, er hat also eine Spieleroption über 6 Millionen Dollar, glaube ich, und das wird er wahrscheinlich machen, je nachdem wie der Markt ist, also alle erwarten es jedenfalls. Dass man für jemanden Shumpert jedenfalls, für den man letztes Jahr noch gerne einen First-Rounder gesehen hat, dass man den einfach ohne ein Asset wirklich zurückzubekommen halt abgegeben hat. Ich verstehe natürlich, dass man sagt, okay, J.R. Smith im Paket, da muss man okay sein, das ist ein Nullsummenspiel, aber ich für meinen Teil hätte mir zum Beispiel vorstellen können, dass J.R. Smith das Josh Smith Treatment bekommt und irgendwie gewaved wird. Das sind dann 6 Millionen totes Geld sozusagen am Ende des Jahres und dass man dann wenigstens versucht, wenn man schon Shumpert abgeht, dann auch jetzt nicht unbedingt ein First Rounder. Ich glaube, das wäre schwierig geworden, aber irgendein Spieler, das in eine Möglichkeit darstellt, dass man Talent hat. Das muss noch nicht mal unbedingt eins sein, namhaft, sondern zum Beispiel ein Spieler wie von Cleveland Gary Harris, hatte ich gesagt, den kannst du jetzt spielen lassen, gib dem ruhig 30 Minuten, wenn du die Saison in die Tonne klopfst und guck einfach, was aus dem wird und ob der vielleicht eine Option ist für die kommenden Jahre. Und dass da wirklich kein Spielermaterial effektiv zurückgekommen ist, finde ich schon ein bisschen schade. Ich meine, vielleicht können wir erstmal auf New York eingehen, bevor wir dann zu den anderen beiden Teams kommen. Also ich glaube, der Trade wurde jetzt so durchgeführt, glaube ich, klar, natürlich wegen der J.R. Smith-Sache, aber auch kann ich mir vorstellen, dass Phil Jackson angesichts des Records ein bisschen Angst hatte, dass die beiden Jungs noch mehr im Wert verlieren, als sie ohnehin schon haben. Wenn du die Saison jetzt nochmal bis zur Trade-Deadline weitergespielt hättest und noch 15 Spiele mehr verloren hättest, hätte vielleicht auch keiner mehr den Sinn gesehen, J.R. Smith überhaupt noch zu nehmen, heißt, um seinen Vertrag loszuwerden. hättest du im Zweifel noch viel mehr abgeben müssen, um es einem anderen Team schmackhaft zu machen, als Iman Shumpert. Dazu kann ich mir vorstellen, dass in der ganzen Liga Shumpert nicht mehr so den Ruf genießt, den er noch vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren in seiner Rookie-Saison genossen hat. Also dieser starke Wing-Verteidiger oder Perimeter-Verteidiger, der ist, das kann er mit Sicherheit. Aber er war halt auch echt oft verletzt. Also gerade in den letzten Monaten, jetzt ist es gerade wieder die Schulter, die er sich ausgekugelt hat. Ein Kreuzbandriss in den jungen Jahren hat er auch schon hinter sich. Er hat's, wenn man mal ehrlich ist. Ich mag Shumpert. Ich find's echt schade, dass er weg ist. Ich mag ihn als Persönlichkeit und irgendwie die ganzen Faxen, die er neben dem Spiel, neben dem Court macht, das finde ich schon cool. Aber er hat's halt auch in 3 Jahren nicht geschafft, einen eigenen Schuss zu kreieren, irgendwie offensiv wenigstens zu einem guten Rollenspieler zu werden. Er hat immer mal so Flashes gehabt, wo er mal ein 20-Punkte-Spiel auflegt und danach ein Spiel, wo er sich total versteckt und 6 Punkte, 3 Rebounds und 2 Assists irgendwie mit nach Hause nimmt. Und ich glaube, da ist kein Team für bereit, viel zu geben. Ich gebe dir recht, vielleicht hätte man es härter versuchen sollen. Ich glaube aber, für den ersten Schritt waren Phil Jackson und Co. erstmal froh, den Vertrag von JR losgeworden zu sein. Shumpert hat ja auch in den Überlegungen für die Zukunft keine Rolle gespielt. New York hätte ja durchaus die Chance gehabt, bis zum, ich glaube, 31. November seine Extension zu nehmen fürs nächste Jahr. Dann hätten sie jetzt den Vertrag, den er hat, nicht im Sommer matchen müssen, was sie ja jetzt hätten machen müssen. Diese 3,4 Millionen, wenn sie ihn behalten wollen, hätten sie jetzt matchen müssen. Das war von Anfang an nicht die Intention. Ich glaube, dass Phil Jackson ihn nicht passend in das neue System oder die neue Kultur, die er da etablieren will, in New York sieht. J.R. Smith sowieso nicht. Insofern kann ich damit eigentlich ganz gut leben. Ich bin froh, dass unser Cap für den Sommer noch ein bisschen größer geworden ist. Das heißt aber natürlich auch, und das dürfen wir nicht vergessen, es ist jetzt Tanking angesagt, und zwar vom Allerfeinsten. Also die beiden Jungs, die noch tatsächlich konstant auf die ein oder andere Weise Leistung gebracht haben, außer Mello, die sind jetzt weg und jetzt musst du eben damit leben, wenn Mello, da kommen wir später auch nochmal drauf, noch ein bisschen mehr sitzen würde, dass du halt maximal vielleicht 15 Spiele, wenn es hochkommt, in der Saison gewinnen wirst. Aber ich glaube, wie gesagt, damit kann das Front Office im Moment ganz gut leben. Ja, lass uns doch vielleicht auf die nächsten nachher nach den Awards nochmal drauf zu sprechen kommen. Dann können wir auch auf ein Trade-Gerücht eingehen, was eben recht frisch rüberflog über den Atlantik. Kommen wir dann vielleicht eher zu dem Team, die besagte Spieler bekommen hat, nämlich den Cleveland Cavaliers. Du hast es eben erwähnt, in Amerika spricht man da ganz gerne immer so von einer Ceiling, also von einer Decke eines Spielerpotenzials und von einem Floor, also sprich von dem Boden. Und ich finde das eigentlich immer ganz passend, weil ein junger Spieler nicht direkt irgendwie der nächste irgendwas beschrien werden sollte. Aber man sollte schon sagen, okay, er hat das Potenzial, sich zu dem und dem Spielerplateau zu entwickeln und hochzuarbeiten. Oder eben, dass er irgendwo stecken bleibt. Und jetzt würde ich sagen, ist es gerade bei Shump der Fall, dass man sagt, okay, vielleicht wird er nur ein bisschen besserer Thabo Sefolosha, der eine durchaus angesehene Karriere hatte als 3-and-D-Spieler, der schon hier und da den Dreier trifft, der auch slashen kann, was ja auch Shump sehr gut kann. Und vielleicht ist das seine Ceiling. Ich glaube, es wird der Markt ein bisschen zeigen nächstes Jahr, was Teams bieten werden. Er wird da Restricted Free Agent sein, du hast es erwähnt. Und Cleveland wird sich angucken, was er dieses Jahr beim Team Erfolg beitragen kann und dementsprechend ihm entweder ein gutes Angebot matchen oder nicht. Das wird also spannend zu sehen sein. Was seine Rolle im Team betrifft, sehe ich sie ehrlich gesagt größer als von JR, jedenfalls mittelfristig. Ich glaube, in gewisser Weise tauschen sich die Qualitäten von Dion Waiters und JR Smith ein bisschen aus. Die Charakter-Issues lassen wir vielleicht, bis wir gleich zu Dion Waiters, meinem Fan-Favorite, kommen, ein bisschen außen vor, aber beide können natürlich werfen, können ihren eigenen Schuss kreieren, können dein Team zerstören, dir die Niederlage bringen oder vielleicht auch mal den Sieg, wenn andere nicht heiß sind. Und ich glaube aber deshalb, dass Shump der wertvollere Spieler ist, eben weil er, glaube ich, besser ins Teamgefüge passt. Ich glaube, er kann sich besser an Situationen anpassen, auch an weniger Minuten, weil JR braucht halt die Wurfgelegenheiten, um glänzen zu können. Das muss Shump nicht. Der kann auch in 10 Minuten zeigen, dass er hart hustelt und Defense spielt. Und ja, spielt vielleicht auch ein bisschen eine Rolle, dass ich ihm wünsche, dass er Erfolg hat in Cleveland. Ja, ich gebe dir da völlig recht. Ich glaube, Shump ist für die Playoffs geholt worden. Also jetzt für dieses oder dann fürs nächste Jahr, falls es matchen sollten, weil man bislang in den ersten 30 Spielen gesehen hat, dass weder Kyrie Irving noch Dellavedova irgendeinen starken Point Guard garden können. Und da hat Shumpert ja in der Vergangenheit gezeigt, dass er durchaus dem einen oder anderen, wie in seinem Karrierespiel damals gegen Derrick Rose, durchaus mal auf die Finger klopfen kann und auch einen Superstar zu einer schlechten Leistung halten kann. Insofern glaube ich auch, dass Iman Shumpert da die wichtige Rolle spielt. Ja, JR, hast du schon gesagt, ist im Grunde 1:1 getauscht worden. Genau, ja, der First-Rounder, ich glaube, der ist eigentlich nicht so viel wert, hatte ich ja gerade gesagt, wie es scheint. Also ein First-Rounder reißt natürlich erstmal die Augenbrauen erstmal bei allen hoch, aber okay, sie hat das schon ganz richtig gemacht. Wenn der First-Rounder was wert ist, Freunde, dann gehört er uns. Und wenn nicht, oder wenn wir erwarten, dass es für unser Team jetzt nicht so viel bringen wird, dann geht er nach Cleveland. Ich glaube, ja, damit hat OKC schon einen ganz guten Deal gemacht. Dann sprechen wir über Dion Waiters, nach OKC gegangen. Kevin Durants erste Reaktion dazu war, ich kann mir vorstellen, wenn man ihn richtig behandelt, dann wird das der neue James Harden für uns von der Bank. Er ist immer missverstanden worden, das ist irgendwie die Leier, die man immer über Spieler hört, die irgendwo anders nicht gut angekommen sind. Er hatte Kevin Durant aber eine Gehirnerschütterung, glaube ich. Also um ihn in James Harden sphären, selbst den James Harden bei OKC zu heben, da fehlt es mir wirklich an zu vielen Stellen. Ja, er ist geholt worden, um Scoring Punch von der Bank nochmal zu bringen, den sie ja eigentlich über Reggie Jackson in der einen oder anderen Art schon haben. Es könnte eine gefährliche Sache werden, da hast du schon recht. Ich meine, gerade diese Kabinenproblematik, wir kommen da später nochmal bei dem anderen Trade, der vor ein paar Wochen stattgefunden hat, zu, wie wichtig eine Kabinenchemie sein kann. Dion Waiters ist natürlich einer, der das ziemlich schnell zerstören kann, beziehungsweise wenn es dann nicht läuft, und das hat man ja in den Reibereien mit Kyrie Irving gesehen, oder wenn er sich nicht genug geliebt gefühlt hat in Cleveland, dann lässt er schnell den Kopf hängen, dann nimmt er sich seine Lustwürfe und das kann natürlich in die Hose gehen. Allerdings glaube ich, dass ein Team wie OKC selbst gewachsen genug ist, auch mit Charakteren wie Ibaka, Westbrook oder Durant, die ihn schon ordentlich einnorden könnten. Kann man aber auch genau das Gegenteil sagen, dass die Charaktere in Cleveland mit LeBron, mit Marion, mit den ganzen Veteranen genauso gefestigt worden sind und die haben auch jetzt konnten ihn ja gar nicht schnell genug loswerden in diesem Trade. Also die regelmäßigen Hörer werden wissen, dass ich jetzt nicht unbedingt eine Liebesbeziehung zu Dion Waiters pflege, aber um jetzt mal analytisch zu bleiben, glaube ich, macht es einfach nicht ganz so viel Sinn. Also ich hätte nicht gedacht, dass OKC unbedingt für diese Art Spielertyp tradet. Da hätte ich mir vielleicht einen anderen Spieler, vielleicht meinetwegen auch nur einen sehr guten Shooter, der sogar nochmal ein Upgrade ist, halt zu Anthony Morrow, den sie ja schon auf der Bank haben als Shooter. Und ehrlich gesagt sehe ich nicht, was Dion Waiters dem Team so viel mehr bringt, wenn er von der Bank kommen sollte denn, als was sie ohnehin schon haben, weil sie haben drei wirklich balldominante Spieler, natürlich Kevin Durant und Russell Westbrook, aber von der Bank kommt, brauchen Reggie Jackson den Ball, um wirklich sein Potenzial ausnutzen zu können und ausschöpfen zu können. Und ich weiß nicht, was Dion Waiters als irgendwie Catch-and-Shoot-Typ da soll, weil das ist nicht sein Spiel. Da hat er die letzten beiden Jahre sich sogar verschlechtert auch, was die Wurfquoten betrifft. Insofern weiß ich nicht wirklich, wie er das Spielsystem dort besser machen soll. Da hätte ich lieber jemand in der Ecke, der wirklich 3&D spielen kann, weil sie jetzt momentan ein bisschen probieren, Robertson zu spielen. Ich habe ihn mal ein bisschen beobachtet bei einem Spiel. Der ist wirklich ein sehr, sehr guter Verteidiger, aber der wirft halt echt Airballs von draußen. Und da rächt es sich schon ein bisschen, dass sie Thabo Sefolosha abgegeben haben, der natürlich die letzten Jahre ziemlich abgebaut hat, aber der wenigstens den Dreier treffen konnte. Und da ist eine Riesenlücke, die sie meiner Ansicht nach auch mit Dion Waiters nicht füllen können. Vielleicht dann direkt nochmal die Frage zu dir. Ich habe gerade Reggie Jackson angesprochen. Zum Hintergrund, Reggie Jackson wird nächstes Jahr Free Agent. Ich glaube, er wird auch Restricted Free Agent. Das heißt, die Thunder können jedes Angebot, das für euch nochmal zur Erklärung, Restricted Free Agent heißt, dass er nicht frei sich das Team aussuchen kann, sondern ein Team kann einen sogenannten Offer Sheet abgeben, wo sie sagen, wie viel sie bereit sind, für den Spieler zu bezahlen und ihm eine Vertragsofferte geben quasi. Nur, dass das Team, wo er vorher spielte, das Recht hat, gleichzuziehen und damit die Spielerrechte dann zu behalten. Das zum Hintergrund. Meinst du denn, dass das jetzt schon ein Zeichen ist, dass Reggie Jackson eventuell das Team verlassen wird und Dion Waiters, der hat noch ein Jahr Vertrag mit seinem Rookie-Vertrag, dann anschließend der Scoring-Punch von der Bank ist? Ja, kann natürlich eine Überlegung sein, dass Dion Waiters so ein bisschen die Versicherung dafür sein soll, wenn Reggie Jackson das Team verlassen sollte. Mit den Angeboten für Restricted Free Agents, auch jetzt im Fall Reggie Jackson, das haben wir in der Vergangenheit schon öfter mal gesehen, dass die Offers dann auch nicht gematcht worden sind. Im jüngsten Beispiel zum Chandler Parsons wäre so ein Beispiel, wo Houston das Angebot von Dallas nicht gematcht hat oder wenn ich mich an New Yorker Zeiten erinnere, oder Landry Fields oder Jeremy Lin zum Beispiel, nach einer guten Saison in New York wurde dann Offer von Houston abgegeben, was New York nicht bereit war zu matchen. Das kann im Fall Reggie Jackson mit Sicherheit der Fall sein und ich glaube auch ganz stark, dass es der Fall sein wird. Denn wir hatten da gerade im Vorfeld des Podcasts schon mal drüber gesprochen, Reggie Jackson ist auch mit seiner sechsten Mannrolle nicht so hundertprozentig zufrieden. Also es ist mittlerweile schon ein Jahr her, wo er zum ersten Mal gesagt hat, er möchte unbedingt starten. Das war vor oder Mitte der letzten Saison, glaube ich. Da hat er schon eine gute Rolle im Team gespielt. Das Ganze hat er jetzt so ein bisschen vielleicht selber runtergedrückt und nochmal geschluckt und gesagt, okay, wenn wir jetzt wirklich für eine Championship mitspielen wollen nach dem MVP-Jahr von Durant, dann würde ich das nochmal machen. Aber jetzt, wo er weiß, dass ihn auch neue Vereine gut bezahlen werden, weil gerade in der Verletzungszeit von Russell Westbrook und Kevin Durant in dieser Saison hat er echt gezeigt, wozu er imstande ist, dann wird er sich mit Sicherheit auch mit den Verantwortlichen von OKC zusammensetzen und sagen, Leute, ich will starten, das könnt ihr mir nicht bieten. Insofern wird es da auch Teams geben, denen er signalisieren wird, Leute, ich wäre auf jeden Fall bereit, bei euch zu zocken. Ja, ich glaube, damit haben wir so alle Punkte des Trades beleuchtet. Wenn euch natürlich noch was einfällt, freuen wir uns immer über Feedback oder auch was andere Trade-Gerüchte betrifft. Natürlich freuen wir uns auch immer, wenn ihr uns sagt, welches Team wir adoptieren wollen. Vielleicht zum Ausblick auf den heutigen Pod. Wir haben diese Woche kein adoptiertes Team. Das bleibt so, dass ihr uns das mitteilt. Deshalb wird es im Anschluss an den Podcast wieder über unsere Facebook-Page ein Voting geben, wo ihr abstimmen könnt, welches Team ihr ganz gerne von uns adoptiert sehen würdet. Was wir heute anstattdessen machen, ist so ein bisschen durch die Liga zu schauen, zu sagen, unter dem Motto Who's hot, who's not, ein paar Teams besprechen, bei denen es gut läuft und ein paar Teams besprechen, bei denen es schlecht läuft. Und anfangen würden wir da am besten auch bei dem Team, die anscheinend zwar nicht die Saison, aber doch irgendwie ihre Teamchemie total rumgerissen haben. Und das sind die Detroit Pistons, die nach dem Weggang, es war ja kein Trade, sondern tatsächlich ein Rauswurf von Josh Smith, 6 Spiele in Folge gewonnen haben. Das letzte gestern Nacht am Dienstag gegen die San Antonio Spurs, den amtierenden Meister, wo Brandon Jennings den Game-Winner geworfen hat. Wir kommen nachher nochmal auf ein ganz besonderes Schmankerl zu sprechen, was da der Coach gebracht hat. Aber vielleicht erstmal zu Beginn. Glaubst du irgendwie, dass es tatsächlich einen Josh Smith-Effekt gibt? So von wegen Josh Smith, der Team-Crippler? Ich kann mir das schon vorstellen. Also einmal natürlich aufgrund seiner Spielweise. Der Spielweise alleine würde ich jetzt nicht die 6 Siege von Detroit zuschreiben. Ich glaube, da gehört auch insgesamt noch ein bisschen mehr dazu, wie zum Beispiel das Wiederkommen von Jody Meeks, was vielleicht nicht ganz unerheblich ist. Aber die beiden Großen in Detroit, um die sich das Team dreht, also Greg Monroe und Andrew Drummond, haben jetzt die klare Hoheit im Post. Es gibt nicht mehr diese Lust, 3 Würfe, die Josh Smith meint, nehmen zu können. Das macht er jetzt in Houston zum Ärger seiner neuen Teamkollegen. Aber diese 6 Siege in Folge von Detroit zeigen für mich, dass es in der Kabine überhaupt nicht gestimmt hat, dass Josh Smith ohne Scheiß ein Teil der Mannschaft war, der die Mannschaft komplett entzweit hat. Nicht umsonst hat das Front Office sonst gesagt, wir sind bereit, 30 Millionen Dollar weiterzuzahlen, ohne dass der bei uns spielt. Ich glaube, 6 Siege in Folge werden nicht alleine daran liegen, dass die Jungs jetzt alle befreit aufspielen, der Teufel ist jetzt weg und jetzt haben wir uns alle lieb und wir bestehen alle nur aus Freunden. Ich glaube, daran liegt es nicht nur, aber dadurch, dass die Rollen jetzt neu verteilt sind und du nicht mehr einen hast, der so fordernd mit seiner vielleicht auch selbsternannten Superstar-Rolle umgeht, wie Jay Smooth das immer mal gerne macht, funktioniert die Teamharmonie einfach besser. Vielleicht haben sie auch in dem einen oder anderen Spiel ein bisschen Glück gehabt, oder nicht den schwersten Schedule, aber mein Gott, so ein Sieg wie gestern, dieses Upset gegen San Antonio, das hätten sie vor 4 Wochen oder vor 6 Wochen, als Jay Smooth noch da gespielt hat, das hätten sie mit 20 verloren. Das haben sie gestern mit einem gewonnen. Ja, das haben sie auch unter anderem deshalb mit einem gewonnen, weil der Trainer von den Detroit Pistons, Stan Van Gundy, großes Genie bewiesen hat im Timeout, hat er seinem Team nämlich eine bestimmte Message auf den Weg gebracht, vielleicht zum Hintergrund. Detroit lag vorne und es war nur noch 0,1 Sekunden zu spielen und es gibt, ich kenne jetzt nicht den genauen Namen der Regel, aber es gibt eine Regel, dass wenn halt weniger, glaube ich, oder nur 0,1 Sekunden auf der Uhr sind, kann es kein Spieler erlauben, erlaubt sein, den Ball zu fangen und zu werfen. Das war, weil das in New York im Garden mal passiert ist. Da hat dann ein schläfriger Mann die Zeituhr, die 24-Sekunden-Uhr betätigt und der hat eben noch den Game-Winner werfen können. Insofern waren 0,1 Sekunden auf der Uhr. San Antonio musste einen Tip-and-Play kreieren und ja, dann stand Stan Van Gundy im Huddle und hat das gesagt. Also er sagt tatsächlich, we just form a fucking wall. Gesagt, getan, alle Spieler der Detroit Pistons stellen sich um den Korb herum, also während der Ball eingeworfen werden soll. Manu Ginobili versucht irgendwie den Ball Richtung Korb zu werfen. Airball, game. Absolut brillant, wie man doch mit so einfachen Mitteln San Antonio davon abhalten kann, das Spiel zu gewinnen. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, also ich glaube, es liegt an vielen Sachen, aber Jay Smooth ist mit Sicherheit einer der Faktoren, warum es da jetzt besser läuft, also beziehungsweise seine Abwesenheit, das steht außer Frage. Ein Team, bei dem es richtig, richtig gut läuft, was ich in dieser Art und Weise vor der Saison niemals auf dem Zettel gehabt hätte und die ja früher immer so ein bisschen als das kleine San Antonio verschrien waren und wo die Teamchemie auch ohne Superstar anscheinend richtig gut funktioniert, sind die Atlanta Hawks. 19 aus den letzten 21 Spielen gewonnen, Platz 1 im Osten, wer hätte das gedacht? Vor der Saison gab es ja im Grunde keine Eastern Conference, es gab nur Cleveland und die Bulls und auf einmal stechen solche Teams wie Washington, Toronto, aber vor allem auch die Atlanta Hawks daraus. Absoluter Wahnsinn, 9-1 in den letzten 10 Spielen. Ich glaube, heißer, vielleicht ein Chicago wäre vielleicht noch zu nennen, aber sonst heißer ist im Moment kein Team in der NBA. Ja, und vor allem es geht gegen gute Teams und das gewinnen sie. Und das ist ein Stat, der wirklich herausragt. Gerade ich als Dallas-Fan, der mir jetzt immer mehr einrede, dass wir jetzt auch um ein Championship mitcontenten können. Wenn ich sehe, wie wir gegen Teams, gegen gute Teams performen, ist das ein bisschen mir ein Dorn im Auge. Und das ist bei Atlanta genau andersherum. Die spielen nämlich gegen Teams, die über 500 sind, also die mindestens die Hälfte ihrer Spiele gewonnen haben bisher in der Saison, extrem gut. Da haben sie nämlich einen Rekord von 14 Siegen und nur 4 Niederlagen. Das ist die beste Marke in der gesamten Liga. Weshalb das der Fall ist, können wir ja vielleicht auch nochmal erörtern. Ich habe mir ein paar Stats rausgeschrieben, so ein bisschen aus dieser Kategorie Advanced Stats. Weshalb sind die Atlanta Hawks ein Team, wo es so funktioniert, wo man irgendwie der allgemeine, und das meine ich nicht böse, Fan halt nicht so viele Spieler kennt, weil die jetzt nicht unbedingt so super flashy sind. Wie gewinnen die Spiele? Und das ist vor allem, glaube ich, auch unter anderem dem Spielsystem unter Mike Budenholzer, dem Coach zu verdanken. Du sagst es, Coach des Monats. Der diese San Antonio-Handschrift wirklich in Atlanta eingeprägt hat, dass der Ball permanent läuft. Du hast nämlich nicht nur die drittmeisten Assists in der Liga mit 25,3 pro Spiel, sondern du bist, und das ist interessant, weil diese Statistiken auch über NBA.com erreichbar sind, du bist in den Top 5 in Pässen pro Spiel, also insgesamt mit 325 Pässen. Das sagt einem vielleicht jetzt nicht direkt was. Was einem aber direkt was sagt, ist, sind die sogenannten Secondary Assists. Secondary Assists kann man auch Hockey Assists nennen. Ihr wisst vielleicht, dass im Eishockey immer zwei Spieler die letzten beiden Pässe den Assist bekommen. Und das gibt's häufig auch beim Basketball, wenn der Big Man den Ball rausspielt, einer einen halboffenen Schuss hat, aber nochmal weiterspielt, dass du einen ganz offenen hast. Und da würde dann sozusagen der Big Man den Secondary Assist bekommen. Da liegen die Hawks als Zweiter in der Liga bei 6,7 pro Spiel. Und dann gibt's vielleicht noch ein letzter Stat dazu, die sogenannten Assist Opportunities. Das ist, wenn ein Spieler den Ball rausspielt und daraufhin direkt geworfen wird und abgeschlossen wird, aber kein Korb erfolgt. Ja, also es wird nicht ein Assist gut geschrieben, weil eben der den Ball nicht reingeworfen hat, sondern daneben geworfen. Und da liegen die Hawks auch an zweiter Stelle der Liga. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass die Hawks unheimlich viele Spieler haben. A, sind die Rollen auf viele Schultern verteilt, nicht so wie in manchen Teams, dass du ein, zwei Superstars hast, die den ganzen Scoring-Load oder auch alle anderen Stats irgendwie abmeistern müssen. Die Hawks haben viele Spieler, die nicht unbedingt einseitig sind, sondern viel können. Sowohl Rebounden, sowohl Assists, sowohl Scoring. 5 Spieler bei den Hawks averagen über 11,5 Punkte, 5 Spieler über 4 Rebounds pro Spiel und 6 Spieler über 2,7 Assists. das unterstreicht im Grunde das, was du gerade gesagt hast, dass die, diese Passwilligkeit, die dieses Team hat, der gut laufende Ball dazu führt, dass die Offense gut funktioniert. Aber wie gesagt auch, dass es die Hawks, dadurch, dass sie eben keinen Superstar haben, was man ja manchen Teams so vorwirft, ein Stück weit unberechenbar sind, weil wirklich 5 Spieler in Double Figures scoren können. Natürlich geht's gegen Ende des Spiels dann schon zu den Leadern im Team, sage ich mal vielleicht. Das ist dann ein Paul Millsap, das ist dann ein Jeff Teague, der gut zum Korb ziehen kann, oder ein Kyle Korver oder Al Horford, klar. Aber jetzt, wo wir die schon aufzählen, sind es halt nicht nur ein oder zwei, sondern ne, 1, 2, 3, 4, 5. Das finde ich schon bemerkenswert. Du hast es gerade gesagt, mit den gewonnenen Spielen Teams über 500. Aus den letzten 4 Spielen haben sie die Clippers, Portland und Cleveland geschlagen und manche Teams davon echt fast pulverisiert. Die haben manchmal so ein Viertel dabei. Ich glaube, es war gegen Portland, wenn ich mich richtig erinnere, das dritte Viertel, wo sie dann 34 zu 15 oder was mal kurz davonziehen. Das sind halt Stretches, die hätt's im letzten Jahr in der Form, wo sie mit den Knicks, guck mal, wo die Knicks jetzt sind, guck mal, wie die Hawks jetzt sind, noch nicht gegeben, als sie mit den Knicks um den 8. Platz in der Eastern Conference gekämpft haben. Ja, trotz dieser Last, die auf viele Schultern verteilt ist, gibt's denn einen Spieler für dich, der da hervorsticht aus dem Team? Der wird dann im Freak of the Week Award Session dann genannt. Insofern behalte ich mir das vielleicht noch vor, da euch nicht zu sagen, wer mich da besonders beeindruckt. Aber du hast es gesagt, eigentlich stechen sehr viele Spieler heraus. Du hast aber einen, den wir eigentlich als All-Star tituliert haben. Da kann man uns vielleicht ein bisschen Hochmut unterstellen, weil man durchaus ja auch für Jeff Teague oder Paul Millsap einen Case machen können. Paul Millsap, der glaube ich Zweiter ist in der Liga in Steals als Big Man. Gut, aber ich glaube tatsächlich MVP des Teams ist Kyle Korver. Ich glaube, du sagst vielleicht noch ein, zwei Sachen zu ihm persönlich. Sein Effekt im Team ist tatsächlich auch sichtbar durch die Catch-and-Shoot-Effektivität, die das Team hat. Also klar, der Name sagt, Catch-and-Shoot, wenn du den Ball bekommst und direkt abdrückst, da ist Kyle Korver natürlich ein Meister drin. So sind es aber auch die Hawks, die nehmen nicht die meisten Punkte aus dem Catch-and-Shoot, nämlich 33 pro Spiel bei 42%, das ist die zweitbeste Quote, verwandeln. Und bei den Dreiern insbesondere effektiv sind, da sind sie nämlich mit 8,1 Catch-and-Shoot-Dreiern pro Spiel auch ganz vorne in der Liga. Ich glaube, Kyle Korver profitiert am meisten von dem, was du vorhin angemerkt hast mit den Hockey-Assists. Das ist, glaube ich, das, was Kyle Korver unheimlich stark macht. Ja, ich würde gerne noch ein, zwei Sachen zu ihm tatsächlich persönlich sagen. Die Effective Field Goal Percentage bei Kyle Korver liegt bei 67%. Absolut anormal. Von der Dreierlinie 51%, von der Freiwurflinie 94% und die normale Field Goal Percentage 51%. Es gibt, glaube ich, was das Shooting angeht in diesem Jahr, keinen Spieler, auf den man sich so verlassen kann wie Kyle Korver. Jedes Mal, wenn er abdrückt, wir hatten vor 2 Wochen, ich glaube, du hattest da mal drüber gesprochen, wie viele Punkte pro Wurf er tatsächlich macht, irgendwie fast 2. Wie wichtig dieser Spieler für das Team geworden ist. Und das spricht dafür, dass er eben nicht einer dieser flashy Names ist, der irgendwie einen riesen Schuhvertrag hat und am besten noch auf dem Cover von irgendeinem PlayStation-Spiel ist. Und trotzdem das Opposing-Team völlig auseinandernehmen kann, allein nur durch sein Shooting. Ja, und mittlerweile ist es auch nicht mehr so gut, genau gleich auszusehen wie Josh Hartnett. Ich glaube, man kennt Josh Hartnett kaum mehr, aber er sieht halt fast identisch aus. Also es waren 2 Zwillinge. Wer jetzt die bessere Karriere gemacht hat, wir als Basketballfans sagen natürlich auf jeden Fall Kyle Korver. Josh Hartnett schießt nicht 50%. Ja, Josh Hartnett, ich meine, Robert Harting ist noch nicht mal so heiß beim Diskuswurf, wenn der wirft. Also ja, insofern Props to Atlanta. Freuen wir uns, dass das Team so viel Spaß macht. 2 Teams, die von Anfang an man auf der Rechnung haben musste, vielleicht Chicago noch mehr als Dallas in dem Fall, sind auch heiß. Chicago mit 9 Siegen aus den letzten 10, Dallas seinerseits 8. Und ich habe mir einfach 2 Sachen aufgeschrieben. Ich habe das Spiel Chicago-Houston mir angeguckt und da haben die Bulls-Announcer, das fand ich sehr interessant, davon gesprochen, dass Jimmy Butler der beste Spieler des Teams war. Da ging es nämlich, also das haben sie noch nicht mal so offen gesagt, sondern eher so en passant, so nebenher, haben sie gesagt, so ja, übrigens jetzt ist auch die Zeit in der Crunch-Time, wo eigentlich der beste Spieler des Teams den Ball in den Hand haben muss. Jimmy. Und ich dachte so, krass. Ne? Und jetzt reden halt echt die eigenen Kommentatoren schon davon, dass Jimmy Butler der beste Spieler ist. Habe ich eigentlich insgeheim direkt gesagt, ja Mann, auf jeden Fall, hast du recht, endlich sag's einer. Aber andererseits habe ich mir auch gedacht, so hold up, ihr sprecht halt gerade oder lasst einen ehemaligen MVP außen vor, der die Liga vor, sag ich mal, 2 Jahren noch komplett pulverisiert hat. Du kannst auch einen Punkt für Gasol machen. Ich würde tatsächlich sagen, dass nach James Harden Jimmy Butler momentan der beste Zweier der Liga ist. In dem Fall tschüss Klay Thompson. Aber gut, ob es vielleicht so weit ist, was sagst du dazu? Ja, ich glaube, das stimmt schon. Und darüber, wo wir uns immer drüber unterhalten, wenn es um Chicago geht, umso gefährlicher ist es, dass Jimmy Butler 44 Minuten pro Spiel spielt, wenn er tatsächlich der beste Spieler in deinem Team ist. Ich glaube aber dennoch, dass Chicago mit dem Trade von Pau Gasol den besten Trade der Offseason gemacht hat oder das beste Signing. Ich glaube, niemand hätte gedacht, dass Gasol nochmal 20-10 auflegt. Unfassbar. Was Chicago natürlich dann in den Playoffs auch oder jetzt gerade auch unheimlich stark machen wird, wenn Gasol und Noah starten und eine Pause brauchen, dann kommt Taj Gibson und Mirotic. Und tiefer kann ein Frontcourt in der NBA nicht sein, als das aktuell ist. Ein Stat habe ich mir kurz zu Chicago rausgeschrieben, bevor du dann auch gleich wahrscheinlich ein bisschen länger über Dallas reden wirst. Letztes Jahr war Chicago das beste Team in der Defense und das schlechteste Team in der Offense. Dafür waren sie immer bekannt, dafür stand Tom Thibodeau. Dieses Jahr sind sie nur das 15. beste Team in der Defense, aber das 7. beste Team in der Offense. Und das hat natürlich genau, wie gesagt, damit zu tun, dass Jimmy Butler und Pau Gasol in der Lage sind, diese Eingewöhnungszeit, die ja offensichtlich Derrick Rose noch braucht, obwohl Derrick Rose so Stück für Stück für Stück immer besser wird, meiner Meinung nach, total gut auffangen können. Und Chicago von der besten Defense jetzt zu einem der attraktivsten Offense-Teams in der Liga geworden ist und nicht zu Unrecht 9 aus den letzten 10 gewonnen hat. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir sie im Season-Preview beide auch als Erster in der Conference gesehen. Und mich würde es wirklich nicht überraschen, wenn sie tatsächlich auch den Osten gewinnen. Also auch in den Playoffs würde ich jetzt sogar behaupten. Für mich sind sie Favorit auf den Titel im Osten. Insofern bin ich gespannt und hoffe natürlich, dass das Verletzungspech der sie mal nicht verfolgt, wie es in den letzten Jahren der Fall war. Und nur als letzter Nachtrag, ich glaube, Taj Gibson ist so ein bisschen wie bei Reggie Jackson. Da weiß eigentlich jeder, dass das ein absoluter Luxus ist und dass der in vielen, vielen anderen Teams auf jeden Fall in der Startformation spielen wird. Und das muss man ihm auch anrechnen, dass er dann immer recht ruhig geblieben ist und diese Rolle echt super aufgenommen hat. Das ist auf jeden Fall sehr positiv. Kommen wir kurz zu Dallas. Da habe ich mir eigentlich nur 2 Sachen aufgeschrieben. Ich persönlich als Fan und wahrscheinlich viele von euch als Fans in Deutschland freuen sich natürlich, dass das mit dem Rondo-Trade bislang so gut geklappt hat, dass die Mannschaft so gut aussieht, defensiv einen Riesensprung gemacht hat, vor allem, das war ja auch erhofft, aber vor allem auch, dass es offensiv nicht stagniert und Rondo zu sehr balldominant ist, dass Ellis seine Touches bekommt, in die Zone ziehen kann etc. Und was ich da ein bisschen hervorheben möchte, ist, dass Dallas wirklich 2 Spieler hat, die am Ball offensiv sehr, sehr limitiert sind, aber trotzdem im gesamten Offensivkonzept eine Riesenrolle spielen. Und das sind natürlich Rajon Rondo und Tyson Chandler. Und die beiden Spieler maximieren wirklich ihre Fähigkeiten oder beziehungsweise schaffen es auch sehr, sehr gut, nicht ein Hindernis für das Team offensiv zu sein, sondern positiv. Bei Tyson ist das klar, er beschränkt sich auf Dunks, das Abrollen, super Screens, Riesenverständnis, wo der Ballführer ihn haben möchte und wo er den Ball kriegen kann für einen einfachen Dunk. Bei Rondo ist das was anderes. Viele Spieler, die nicht werfen können wirklich, stellen sich dann trotzdem in die Ecke und sagen, okay, ja, dann versuche ich irgendwie den Gegenspieler wegzuziehen. Rondo ist aber immer in Bewegung. Der guckt, ob er cutten kann, achtet ein bisschen, ob er einen Offensiv-Rebound direkt rausholt oder den Steal direkt holt. Das heißt, sobald der Wurf da ist, guckt er, wo kommt der Ball hin. Dafür hat er ein sehr, sehr gutes Gespür. Und solche Sachen machen mir als Fan natürlich Spaß zu sehen. Hey, es läuft, der Spielfluss ist nicht gehindert und der bringt eine ganz andere Dimension in der Intensität auch für das Team. Ja, das, was ich nach dem Rondo-Trade gesagt habe, muss ich vielleicht dann doch so ein kleines bisschen revidieren. Ich hätte nicht gedacht, dass es von Anfang an so gut klappt mit Rondo in der Starting Five. Ich hätte gedacht, da er dann doch ein sehr balldominanter Spieler ist, der den Ball auch lange hält, dass er sich nicht so in den Dienst der Mannschaft stellt. Du hast gerade gesagt, die vielen Cuts, die er macht, ständig in Bewegung. Das scheint alles wunderbar zu klappen. Umso mehr steigt Rick Carlisle in meiner Gunst, dass er den so schnell da einbetten hat können in die beste Offense der Liga. Absoluter Wahnsinn. Aber ihr müsst zusehen, dass ihr Tyson Chandler in Watte packt. Denn wenn Tyson Chandler sich verletzt, dann kommt danach erstmal ganz lange gar nichts. Und deswegen glaube ich, ja, deswegen glaube ich, ihr müsst auf dem Trademarkt noch irgendwas tun vor Februar und werdet noch irgendwas tun. Aber das ist so die einzige Sorge, die ich im Moment habe. Also im Westen spielen auch ein paar größere Jungs, die durchaus das Potenzial haben, eine Serie für sich zu entscheiden. LaMarcus Aldridge, Blake Griffin, Ibaka, wie sie alle heißen, ne? Seid darauf gefasst, dass Tyson Chandler bei 100% sein muss, wenn ihr da einen langen Playoff-Run hinlegen wollt. Ja, zumal Dirk tatsächlich einfach nicht mehr wirklich verteidigen kann, muss man sagen. Also der schlurft über den Platz, der hat Schluffen an. Ich habe es mir gerade markiert. Natürlich, Credit where credit is due, unser German Wunderkind. Einen weiteren Meilenstein pulverisiert, Moses Malone in der ewigen Scoring-Liste überholt, ist jetzt Siebter all-time. Klar, ich meine, irgendwann werden wir, weiß ich nicht, Leuten erzählen, wirklich. Ist Shaq schon dran jetzt? Ja, Elvin Hayes hat das schon vorher geholt, also Shaq müsste jetzt wahrscheinlich dran sein, das dauert aber ein bisschen, glaube ich. Naja, um den Punkt nochmal zu machen, du hast natürlich vollkommen recht. Also momentan sind sie sehr dünn und irgendwie Greg Smith, Charlie Villanueva und Aminu auf der 4 zu spielen oder auf der 5 sogar, das kannst du während der Saison machen, weil du einen tollen Coach hast und die Spiele früh entscheidest. Aber gut ist das trotzdem nicht und in den Playoffs kannst du das nicht erlauben. Insofern hast du natürlich vollkommen recht. Kommen wir zu den Teams, die nicht hot sind. Ich weiß nicht, du kannst jetzt aussuchen, wann die Knicks kommen. Dass sie kommen, es steht auf jeden Fall schon mal fest. Na gut, dann starten wir mit den New York Knicks, die letzten 12 Spiele in Folge verloren haben und die jetzt auch tabellarisch Letzter in der Liga sind. Durch den Heimsieg der Philadelphia 76ers gegen die Cavs. Kurios genug ist New York jetzt Letzter mit 5 Siegen und 32 Niederlagen. Die Saison ist in der Tonne. Also ist jetzt, brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Vielleicht kannst du noch ein paar Sachen sagen, was du sagst zu Mello. Soll er wirklich den Shutdown machen, der jetzt immer seit gefühlten Monaten in der Luft hängt oder nicht? Und was so seine Rolle im Team betrifft. Und hast du einen Spieler, auf den du dich freust? Bei dem Team halt, dass du sagst, hey gut, dann sehen wir den wenigstens jetzt mal 30 Minuten und mal gucken, was Clay Anthony Early so kann, oder gibt es da eher keinen? Oder kommt vielleicht einer per Trade? Also, 5 zu 32. Das Schlimme an der Sache wirklich, finde ich, dass wir es bis letzten Montag versucht haben zu gewinnen und Philly nicht, und wir sind trotzdem schlechter als Philadelphia. Das ist meiner Meinung nach unsäglich peinlich. Gibt es einen Spieler, auf den ich mich noch freue? Ja, Clay Anthony Early wäre vielleicht so einer. Vor der Saison haben ein paar Leute gesagt, für die zweite Runde, in der er gepickt worden ist, ist er eigentlich zu gut. Hätte ein Erstrundenpick sein können. Jetzt war er ein bisschen verletzt. Kann man mal gucken. Der kann sich natürlich jetzt gönnen, was er will auf dem Spielfeld. Wir werden wahrscheinlich, wie es vorhin die Spatzen von den Dächern gezwitschert haben, auch zusehen, dass wir Calderon wahrscheinlich noch abgeben. Es gab gerade das Gerücht von Mark Stein, ein Kommentator von ESPN, dass die Knicks angeblich mit Orlando in Trade-Verhandlungen sind, dass Maurice Harkless und ein Second-Rounder zu den Knicks kommen für José Calderon und Quincy Acey. Ich hoffe, das geht durch, weil ich keine Ahnung habe, was Orlando da geritten hat, dass sie den großen Vertrag von Calderon uns abnehmen. Aber um das nochmal zu sagen, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Natürlich kriege ich das Kotzen, wenn ich das Team im Moment spielen sehe, und es macht wirklich keinen Spaß. Und als Hardcore-Knicks-Fan, der wirklich auch in schlechten Zeiten der letzten Saison oft aufgestanden ist, das mache ich nicht mehr, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich kann mir nicht mehr geben, wie wir Nacht für Nacht von jedem Team der Liga misshandelt werden. Aber ich sehe natürlich auch, was der Verein jetzt mit den Trades in den letzten Wochen bezwecken will. Der Tyson-Chandler-Trade kam vielleicht ein bisschen zu früh, ehrlich gesagt, weil es auch ein expiring Contract war, den man durchaus hätte später abgeben können. Das wurde schon aus Chemistry-Gründen gemacht, hat sich dann gezeigt, dass Tyson in einem guten Team wieder zu seiner Form finden kann. Aber jetzt bringt es natürlich nichts mehr, Spiele zu gewinnen, das ist mir schon klar, auch wenn ich Tanking hasse, aber stell dir mal vor, die Knicks würden jetzt noch irgendwie versuchen, einen Run hinzulegen, den 8. Platz zu bekommen, und werden dann in der ersten Runde von Chicago 4-0 nach Hause geschickt, und dann hast du noch nicht mal einen guten Pick. Würde dem Verein nichts bringen. Insofern, in Gottes Namen, dann verliert halt weiter eure Spiele, und wir sehen zu, dass wir mit der vielen Kohle, die wir im Sommer haben, und mit dem Potential Top 3 Pick oder was weiß ich, dann noch einen guten jungen Spieler landen. Zu der Mello-Geschichte muss ich sagen, Das spielt dann natürlich mit rein. Wenn du jetzt Spiele verlieren willst, dann kannst du auch sagen, Melo sollte Spiele aussetzen oder auf der Bank sitzen. Aus sportlicher Sicht finde ich es kacke. Wir haben Melo vor der Saison einen Vertrag für 22 Millionen Dollar gegeben. Für dieses Jahr meine ich, also 120 insgesamt. Du bist mitverantwortlich dafür, dass es so scheiße läuft. Du bist die letzten zwei Jahre hier in dem Team gewesen und es hat nichts gebracht. Insofern, wenn du verletzt bist, lass dich operieren, lass dein Knie machen und nächste Saison fängst du frisch wieder an. Aber wenn du nicht verletzt bist, dann komm gefälligst zur Arbeit und mach deinen Job. Dann spielst du halt alleine ohne die ganzen Assets, die wir jetzt haben, aber sich beleidigt dann auf die Bank zu setzen oder zu sagen, ich bin mir zu schade dafür, in einem schlechten Team zu spielen. Du bist mit der Grund dafür, dass wir keine besseren Spieler in den letzten zwei Jahren hatten. Insofern kann ich im Prinzip nachvollziehen, find's aber aus sportlicher Sicht schade. Ich sag ihm nur eins, ich bin nächste Woche in London, wenn die Knicks da gegen Milwaukee spielen, wenn Melo da nicht spielen sollte, laufe ich zur Bank und grätsch ihn um. Ja, eine Sache auf jeden Fall, um die ich neidisch bin, was dich betrifft, sportlich jetzt nicht unbedingt bei den Teams, ist es, dass du in London bist und ich nicht. Einer von euch, von den Hörern, hat übrigens auch gefragt, so, ob wir uns vielleicht mal vorstellen können, was wir so machen. Machen wir vielleicht mal am Ende des Podcasts, wenn da noch Zeit für bleibt, dass ihr auch mal wisst, wer so hinter dem Pod steckt, wo wir es hier aufnehmen etc. Vielleicht ein anderes Team, aber erstmal... Genau, lass schnell von den Knicks jetzt weggehen. Was groß auf bei dem Eingang der Geschäftsstelle das Plakat hat, Sucks some more for Okafor, sind die Minnesota Timberwolves, die auch ihre letzten 12 Spiele abgegeben haben. Da kommt wenigstens Ricky Rubio bald zurück, hoffentlich. Das war es vielleicht auch schon jetzt für mich, für Minnesota. Ich habe auch nichts mehr. Ein Team, wo wir jetzt ein bisschen haten, bevor wir dann vielleicht über San Antonio noch sprechen. Und ich muss sagen, ein bisschen Genugtuung ist auch für mich da. Sind die Sacramento Kings. Die dachten, sie würden dieses Jahr ein ganz tolles Team aufs Parkett stellen, was auf jeden Fall in den Playoffs mitspielen könnte. Keine Frage, versteht mich nicht falsch. Sie haben ein paar Assets, sie haben mit Boogie Cousins einer der interessantesten Spieler der Liga. Aber sie haben jetzt die letzten 7 der letzten 10 Spiele verloren. Und das Team ist in gewisser Weise im Arsch. Wie die ganz Großen hat der Owner vor 2 Wochen noch rumgetönt. Win now, wir müssen jetzt was verändern, es läuft mir nicht gut genug, obwohl sie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gerade 11 und 10 hatten oder sowas. Jetzt fallen sie immer weiter in den Standings, die Playoffs sind weiter weg denn je in dieser Saison und jetzt äußern sich auch die Leistungsträger, die du gerade angesprochen hast. Boogie hat gesagt, ich habe mir das Zitat rausgeschrieben, eine Sekunde, seit dem Wechsel des Trainers sind wir nicht mehr dasselbe Team. Ich glaube, du hattest vorhin mal gesagt, Rudy Gay meinte auch was in der Richtung von wegen, wir müssen jetzt ganz wieder von neu anfangen, Basketball zu lernen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Schlechter hätte es nur wirklich nicht kommen können. Rudy Gay wird sich in den Arsch beißen, dass er vor ein paar Wochen seinen Vertrag für ein paar Jahre verlängert hat. Wenn das jetzt tatsächlich so, ja gut, die Kohle kriegt er natürlich, aber vielleicht haben sie ihm tatsächlich mit irgendwelchen Schlangenbeschwörer-Tricks eingeredet, dass er in den nächsten Jahren Playoffs spielen wird. Ja, das sieht jetzt alles ganz anders aus. Dann hört man noch, dass sie irgendwie an einem Darren Williams Trade interessiert sind. Ich finde es richtig lächerlich, was da abgeht. Und wie du schon sagst, wenn man solche Hals-über-Kopf-Entscheidungen trifft, dann muss man auch damit leben, dass die in die Hose gehen. Und genau das ist gerade passiert. Ja, jeder GM, hatte ich glaube ich auch mal erzählt, reibt sich die Hände, wenn Pete Alessandro anruft. Dann sagt er, mal gucken, wen wir den verscherbeln können. Ich würde mal sagen, der soll mal anrufen und Calderon und Bagnani als Super-Shooting-Duo sich verpflichten. Naja, genug der Häme. Was ist mit San Antonio los? Müssen wir uns ernsthaft fragen. Klar, gerade die Fans von euch unter euch von den Spurs werden jetzt sagen, ja, Jungs, guck mal, wer da aufläuft. Man kann nur ein paar Spiele gewinnen, ohne einen Finals-MVP in Kawhi Leonard zu haben oder auch einen Tony Parker, der die letzten 5 Spiele gefehlt hat. Aber ich glaube, es ist trotzdem jetzt Zeit zu fragen, okay, sie sind jetzt 7. im Westen, haben ein bisschen nachgelassen. Haben jetzt 2,5 Spiele Rückstand auf die Clippers als 6. Und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch nicht unbedingt ändern, weil Kawhi Leonard auch die nächsten 2 Wochen mindestens noch verletzt sein wird. Und ich hätte jetzt einfach mal die These zu machen, dass ich sage, es geht jetzt nicht mehr nur um den 8. Platz im Westen, wo sich die Pelicans, Oklahoma City und die Phoenix Suns drum kämpfen, sondern es geht um den 7. und 8. erstmal. Und die Spurs müssen gucken, dass sie nicht weiter nach unten gehen. Ja, ich habe mir rausgeschrieben, wenn die Spurs 57 Siege einfahren wollen, was so die Range ist, dass du auf jeden Fall einen sicheren Homecourt im Westen bekommen wirst, weil so 50 Siege die Grenze ist, wie du die Playoffs erreichen willst. Da müssen sie die Saison 34-11 jetzt beenden. Das ist auch selbst für die Spurs und den Champion recht sportlich, muss ich sagen. Vor allem wird das dann dazu führen, dass diese Taktik, die die Spurs die letzten 2-3 Jahre gefahren haben, gegen Ende der Saison so im letzten Drittel die Spieler immer mehr zu resten, damit sie für die Playoffs fit sind. Das kannst du natürlich dann nicht machen, wenn du so einen Rekord am Ende brauchst, um Homecourt zu haben. Ich glaube, da muss schon einiges passieren, dass die Spurs so richtig wieder in die Spur finden. Natürlich sind sie, man sieht mal manche Abende natürlich, wenn sie alle fit sind und wenn sie Basketball zusammen spielen, dann sind sie mit Sicherheit durch ihre Rotation immer noch eins der gefährlichsten Teams der Liga. Die Spurs haben auch immer die Chance, mal eine 10-Spiele-Serie hinzulegen, Siegesserie hinzulegen. Aber wie gesagt, man sieht halt schon, es fällt schwerer als in den letzten Jahren. Kawhi Leonard, Tony Parker, Tim Duncan ist noch fast gar nicht gerestet worden. Das wird sich vielleicht in den Playoffs auch bemerkbar machen. Manu Ginobili spielt in der Abwesenheit von den beiden relativ viele Minuten. Ja, also ich mache mir nicht unbedingt große Sorgen, aber ich glaube, so dominant wie in den letzten 2 Jahren wird es vielleicht dann doch dieses Jahr nicht werden, weil auch die anderen Teams natürlich, du hast gerade Dallas angesprochen, und die ganzen anderen Teams im Westen, Golden State, Memphis, ordentlich nachgelegt haben. Ja, da wird sich zeigen, wie der Maestro Greg Popovich da reagiert drauf. Ich meine, klar, sie haben Spieler in Danny Green und vor allem auch eine tiefe Bank, Patty Mills ist zurück, die das auffangen können, wird sich zeigen. Klar, wie sonst auch, wollen wir noch euch über ein paar Injuries, Verletzungen in Kenntnis setzen, die sich die passiert sind in der Liga in letzter Zeit und dabei vielleicht auch direkt über die Teams sprechen, wenn es sich anbietet. Fangen wir vielleicht an mit Anderson Varejão, der brasilianische Tingle-Tangle-Bob-Center der Cleveland Cavaliers. Hat sich die Achillessehne gerissen und fällt natürlich demnach für die Saison aus. Und auch LeBron wird wahrscheinlich noch eine Woche lang fehlen. Vielleicht nur kurz dazu, du hattest vorhin mal gemutmaßt, ob das nicht vielleicht auch damit, oder dass er diese Zeit nicht vielleicht auch dazu nutzt, mal ein besonderes Auge auf seine Teammates zu werfen. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also ich glaube schon, dass LeBron verletzt ist, aber wenn jetzt die erste Playoff-Runde anstehen würden, dann wäre LeBron fit. Da gehe ich schon von aus. Ja, er wird sich schon genau angucken, was auch in seiner Abwesenheit, wer denn da Verantwortung übernimmt. Ist das jetzt wirklich Kyries Team, wie er mal vor der Saison gesagt hat, oder ist es Kevin Love's Team, oder müssen so Veteranen wie Sean Marion oder Mike Miller da vielleicht eine größere Rolle spielen? Ich glaube, aus der Ferne lässt sich das manchmal auch ganz gut beobachten, als wenn man selber auf dem Platz steht. Jetzt kommen natürlich noch ein Hitzkopf mit J.R. Smith und ein relativ junger Spieler mit Iman Shumpert noch dazu, die eingegliedert werden müssen. Aber das Wichtigste ist eigentlich die Personalie, die du zuerst angesprochen hast. Varejão ist lange verletzt für die ganze Saison. Deswegen hat es mich auch gewundert, warum das einzige richtig gute Asset, was Cleveland hat, in Dion Waiters für andere Teams dazu genutzt wurde oder nicht dazu genutzt wurde, einen Center zu holen, der Cleveland da verstärken wird. Weil, sind wir ehrlich, selbst wenn es Cleveland irgendwie schafft, jetzt in die Conference Finals zu kommen, gegen den Frontcourt der Chicago Bulls, die wir eben angesprochen haben, da gehen ziemlich schnell die Lichter aus. Ja, da muss auf jeden Fall noch was kommen. Von einem Center wird es wahrscheinlich nicht kommen, der auch in der Eastern Conference spielt, und das ist Larry Sanders. Larry Sanders ist unrühmlich in den Medien gewesen oder in den Nachrichten die letzten Tage. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es ging darum, dass er wohl psychische Probleme hatte, und es wurde sogar mal spekuliert, dass er wohl gesagt hätte, er hätte keine Lust oder keine Kraft mehr für Basketball, dass er also Basketball an den Nagel hängt. Ihr müsst wissen, er hat über 40 Millionen Dollar garantiert bekommen in seinem neuen Vertrag. Ich glaube, das ist das erste Jahr jetzt, in dem er den Vertrag spielt. Und ich weiß nicht, vielleicht nur mal kurz unsere 2 Cent zu dieser Thematik. Ich glaube, dass es immer schwierig ist, wenn man natürlich erstmal hört, dass jemand, der Millionen verdient und sage ich mal, für viele ein Hobby spielt oder halt Profisportler ist, dass der sagt, okay, ich lasse das beiseite, ich hänge das an den Nagel, weil ich psychische Probleme habe. Aber ich meine, nicht zuletzt seit dem Suizid von Robert Enke in Deutschland, dem Fußballtorwart, wissen wir, dass Sportler auch nur Menschen sind oder gerade Menschen, die einem unheimlich großen Druck widerstehen oder halt gegenübersehen, ausgesetzt sind. Und insofern hoffe ich einfach, dass er diese Probleme irgendwie in den Griff bekommt und dann wieder auf dem Court stehen kann. Wenn das nicht so ist, dann, ja, so komisch es auch klingt, wünsche ich ihm echt alles Gute. Ja, ich glaube auch, dass Larry Sanders vielleicht durch seine Eskapaden neben des Platzes ein leichtes Target dafür ist, sich jetzt darüber lustig zu machen. Aber ich denke eben auch, Geld wird nicht dazu führen, dass er wieder Spaß am Basketball hat. Und wenn er keinen Spaß am Basketball hat, dann soll er es bleiben lassen, wenn es ihm nicht gut tut. Ich finde es tatsächlich schade, weil er mit Sicherheit ein Spieler ist, an dem wir beide auch in unserem Fantasy-Lieblingsteam Milwaukee Bucks Spaß gehabt haben. Insofern hoffe ich, dass er wieder auf die Beine kommt. Und wenn das nicht da so ist, dann sollte man ihm die Entscheidung auch selbst überlassen, denke ich. Ja, vielleicht zwei oder drei weitere Verletzungen, die wir erstmal unkommentiert groß lassen, ist, dass Lance Stephenson weiterhin versteckt wird von seinem Team. Offiziell hat er Hüfte, aber ich glaube, da sind wir einer Meinung, dass wir sagen, dass das ist, weil da die Telefone klingeln und man versucht, einen Trade einzufädeln, damit man das leider fehlgeschlagene Free Agent Signing dann wieder los wird, möglichst schnell. Alec Burks von den Utah Jazz, der junge Shooting Guard, hat sich an der Schulter verletzt und ist leider auch für die Saison raus. Sicherlich schade, eines der Talente in diesem Utah Jazz Team, und die stecken ja so ohnehin ein bisschen im Niemandsland fest des Rebuilds. Andrew Bogut ist weiterhin verletzt, der Center der Golden State Warriors am Knie. Man kennt seine Verletzungshistorie. Wir haben da vorhin mal drüber gesprochen, haben gesagt, tut denen ja anscheinend momentan nicht so weh, weil die ja gut drauf sind. Aber beide haben ja dann, glaube ich, gesagt, dass in den Playoffs das anders aussehen wird. Da brauchst du einen großen Big Man, der über eine 7-Spiele-Serie oder mehrere dann deinen Korb verteidigen kann. Ähnlich hält sich's mit Robin Lopez von den Portland Trailblazers, der sich im alten Jahr noch die Hand gebrochen hat und demnach jetzt auch noch ein paar Wochen ausfällt. Da versuchen die ein bisschen eine Mischung zu finden von der Bank von Chris Kaman oder Myers Leonard, der auf einmal Dreier wirft als 4 Meter großer Mann. Das ist alles sehr interessant, aber erfolgreich, was die Portland Trailblazers machen. Und das waren eigentlich soweit erstmal die Verletzungen. Ja. Kommen wir nun, wie eigentlich jedes Mal bis auf das Special, zu unseren Awards, nämlich dem Freak of the Week zuerst. Okay, das war die Techno, die Neujahrsversion unseres Awards. In dem Sinne, Hyper, Hyper, und einen großen Applaus für Jeff Teague, der mein Freak of the Week ist dieses Jahr. Er ist exemplarisch für das gute Spiel von Atlanta. Die letzten 3 Spiele möchte ich euch nicht vorenthalten. Das waren nämlich 3 Auswärtsspiele in 4 Tagen. Also ein Back-to-Back, dann ein paar Tag Pause und dann wieder ein Spiel gegen Utah, Portland und die Clippers. Alle gewonnen. Gegen Utah hat er 26-4-8, also 4 Rebounds, 8 Assists, 3 Steals, keine Turnover. Gegen Portland 22 Punkte, 3 Rebounds, 6 Assists, nur 1 Turnover. Und dann gegen die Clippers, gegen Chris Paul, 20 Punkte, 4 Rebounds, 9 Assists und 4 Steals erlaubt. Ich denke, das ist recht klar, dass Jeff Teague da herausragt mit diesen Stats. Honorable Mentions sozusagen habe ich dann noch Tyson Chandler gegeben und Jimmy Butler, über beide haben wir jetzt eigentlich auch schon gesprochen. Du nickst mit dem Kopf. Dann kommen wir vielleicht auch schon zu dem weniger rühmlichen Award, den ich diese Woche vergebe. Das ist nämlich der Stinker der Woche. Und der kriegt natürlich auch ein diesmal nicht so Techno-Intro, technolastiges Intro. Der Song geht diese Woche an verschiedene Leute. Da steht zum einen auf meinem Papier, sag einfach mal was zu allen Sachen, die ich jetzt aufliste. Keine großen Stats. An José Calderón. Ich bin super enttäuscht von José Calderón, was er bisher aufs Parkett geliefert hat. Ich dachte, ihr kriegt wirklich Veteran Leadership. Klar, er ist nicht der Typ, der 20 Punkte jedes Mal auflegt, aber ich hätte mir gedacht, dass er dem Triangle-Spiel ein bisschen mehr seinen Stempel aufdrücken würde. Teilt er sich den Award José Calderón mit Vivek Randadive bzw. Tyron Corbin, dem Coach bzw. dem Owner der Sacramento Kings, sowie allen Fans der Minnesota Timberwolves? Calderón kann ich nur sagen, er hat es natürlich auch schwer, weil er jetzt aus einer sehr gut funktionierenden Mannschaft in eine Mannschaft gekommen ist, in der es überhaupt nicht funktioniert. Aber was Calderon ausgezeichnet hat in den letzten Jahren, war diese überragende Ratio zwischen Assists und Turnover. Und die ist extrem hochgegangen in dieser Saison. Das heißt, trotz dessen, dass das Team um ihn rum schlecht ist, ist er da auch schlechter geworden, ein bisschen mehr sloppy mit dem Ball, vielleicht nicht ganz so konzentriert. Insofern kann ich das verstehen. Ein Stat, den ich mir noch aufgeschrieben habe, ist für mich der Stinker der Woche, beziehungsweise der Stinker der Saison im Moment. Das Clutch-Shooting der LA Clippers, das hatte ich mir diese Woche rausgeschrieben, war auch in einem anderen Podcast zu hören, aus den USA, CBS-Podcast, falls ihr mal reinhören wollt, ist immer ganz witzig eigentlich. Die Clippers haben letzte Saison ungefähr 40-45% in den letzten 3 Minuten im Spiel geschossen. Aktuell liegt es bei unter 30%, das Clutch-Shooting des gesamten Teams. Und die Plays von Doc Rivers werden im Grunde nur auf 2 Spieler verteilt. Das ist Chris Paul und das ist Jamal Crawford. Jamal Crawford ist auf 28% Shooting gefallen, wobei kein einziger Schuss in den letzten 3 Minuten aus der Paint gekommen ist, sondern nur lange Zweier oder Dreier, bei denen er auch gerne mal versucht, ein 4-Punkte-Spiel zu ziehen. Und Chris Paul liegt in den letzten... Chris Paul liegt in den letzten 3 Minuten des Spiels in dieser Saison bei 22% Wurfquote. Und das ist für Chris Paul echt schrecklich. Liegt das daran, dass Chris Paul so eine schlechte Saison spielt? Ich glaube nicht. Oder liegt das daran, dass die Plays von den LA Clippers einfach viel zu leicht auszurechnen sind? Was meinst du? Ich finde es interessant. Ich führe mal deinen Gedanken fort oder den Satz, die offene Frage, die du gestellt hast. Denn der Coach der Clippers, Doc Rivers, schafft es nicht, die vernünftigen Plays in den entscheidenden Momenten aufzuzeichnen. Da würde ich jetzt einfach deinen Gedankengang mal weiterführen und das finde ich sehr interessant. Ich meine, klar, Doc Rivers ist sehr angesehen innerhalb der Liga, ist ein sehr charismatischer Typ, der das meiste wirklich aus seinen Spielern herausholen vermag. Aber ja, in dem Fall muss man ihn oder sich auch die Frage stellen, ob das nicht zu wenig ist, einfach Paul Blake Pick and Roll laufen zu lassen oder halt ein ISO für Jamal Crawford zu machen, wenn er mal heiß ist. Da wirst du gegen gute Teams, die einen guten Scouting Report geschrieben haben, nicht so sonderlich viel Erfolg haben und dafür sprechen auch die Zahlen, die du rausgesucht hast. Wo man das sicherlich sehen kann, ist in unserem Spiel der Woche, das wir natürlich wieder für euch rausgesucht haben. Wir haben wieder 2 zur Auswahl. Das erste wäre ein Heimspiel für die Clippers gegen die Mavericks. Da wird Chris Paul zeigen können oder jedenfalls müssen, dass er ein Top-Point Guard ist, wo er nämlich gegen Rondo spielt, verteidigt wird. Insofern ja, wird das sicherlich ein spannendes Spiel von Samstag auf Sonntagnacht hier in Deutschland. Und wenn ihr am Sonntag eher mehr Zeit habt, dann schaut doch mal rein bei dem Spiel Wizards gegen Hawks. 2 der Top-Teams im Osten. Beide spielen einen coolen Ball, aber ganz unterschiedlich. Die Hawks so recht modern, die Wizards ein bisschen klassischer mit den Big Men. Da ist Nene auch wieder da. Insofern ja, freue ich mich darauf. Ich weiß nicht, im Blick auf die Zeit, wenn wir jetzt vielleicht noch 1-2 Sachen besprechen. Vielleicht nochmal zu uns. Ich habe es ja vorhin erwähnt, so wer sind wir, wo kommen wir her? Ich für meinen Teil bin 27, wir sind beide aus Düsseldorf, der Stadt am Rhein. Der schönsten Stadt am Rhein. Hoffentlich legen jetzt nicht die Hörer aus Köln dann irgendwie oder beenden den Podcast. Ich bin noch Student, ich schreibe gerade meine Masterarbeit in politischer Kommunikation, also ein bisschen ganz was anderes. Frage war noch, ob ich mal Basketball gespielt habe. Wie Marius auch, kommen wir beide tatsächlich vom Handball. Aber ich kann mir wenigstens ankreiden, dass ich auch meine Mannschaft ein bisschen infiziert habe, denn wir spielen zum Aufwärmen immer Basketball. Aber ich meine, sonst sind wir ziemlich fleißige Streetballer. Ich weiß nicht, ich spiele eigentlich schon seit meiner Jugend, meistens dann im Sommer oder eigentlich bis es regnet oder Schnee liegt, ganz gerne auf dem Platz und habe mir da auch so ein bisschen selber, sage ich mal, die Technik beigebracht. Also ich war nie in einem Verein gewesen, so den Spin irgendwie und die Haltung, das war so das erste Schwierige, wie man den Ball wirft und danach ging es dann auch rund mit dem orangenen Leder. Ja, wie gesagt, Marius, ich bin auch aus Düsseldorf, bin 31 Jahre alt schon, hab mal Sport studiert, dann den Umweg gefunden in eine Mediaagentur, wo ich seitdem arbeite. Ja, komme auch eigentlich aus dem Handball, passionierter Streetballspieler. In den Bezug, oder da vielleicht mal die Frage an euch, die Leute, die hier aus der Umgebung kommen, nennt mir doch mal bitte eine Gelegenheit, wo wir im Winter zocken gehen können. es gibt ja solche Hallen, ihr kennt das wahrscheinlich alle, wo man sich Football, also Fußball-Cages mieten kann. Das gibt's für Basketball hier in der Gegend kaum. Wir suchen uns da echt einen Wolf, wo wir mal im Winter irgendwie ein paar Bälle werfen können. Ja, vielleicht sogar mit euch zusammen, wenn ihr Bock habt. Falls einer aus der Region hier kommt, was so in einer halben Stunde oder Stunde von Düsseldorf erreichbar ist und ihr kennt so eine Halle, die man einfach mal mieten kann, sagt doch einfach mal Bescheid. Genau, und ich glaube, jetzt ist nochmal Zeit, bevor ich noch auf ein paar Dinge eingehe, die mich zum Lachen bringen, wie immer zum Ende. Ja, für ein paar Danksagungen. Wir haben echt ein bisschen Love bekommen, wie man es so schön sagt. Wir wurden supported von verschiedenen Institutionen. Vielleicht als erstes erstmal Spox zu nennen, das große Sportportal in Deutschland. Die haben uns gefeatured, super nett, haben wir uns riesig drüber gefreut. Auch die vielleicht darüber zu uns gestoßen sind, vielen Dank, dass ihr uns eine Chance gibt. Den Düsseldorf Gloria Giants, die haben uns gefeatured, das lokale Basketballteam. Hoffen wir, dass es da bergauf geht, ein bisschen basketballerisch, werden wir vielleicht mal vorbeischauen. Und ich glaube, ein, zwei sind dann noch dazugekommen. Genau, den Few Store aus Düsseldorf würde ich noch nennen. Heißt also, liebe Düsseldorfer, wenn ihr Sneaker, Basketball-Sneaker kaufen wollt, dann macht ihr das am besten da oder generell euch mit Streetwear einkleiden wollt. Die haben uns auch auf Facebook gefeatured. Vielen Dank. Wir freuen uns über jeden, der auf welchem Umweg auch immer zu uns findet. Vielleicht können wir sogar voller Stolz sagen, dass wir aktuell die Tausender-Marke geknackt haben. Vielen, vielen Dank. 1000 regelmäßige Abonnenten unseres Podcasts. Da hätten wir vor knapp 4 Monate oder was ist es jetzt her, niemals mit gerechnet. Richtig geil. Auf welchem Weg auch immer. Erzählt weiter von uns. Uns macht's riesig Spaß und wir geben uns Mühe, dass es euch auch Spaß macht. Ja, du wolltest noch ein paar Sachen, die dich erzählen, die dich zum Lachen gebracht haben. Eine würde ich vielleicht vorwegstellen, da ich die in deinen Aufzeichnungen nicht sehe. Brian Shaw, der Trainer von den Denver Nuggets, hat gesagt, es wird keine Morning Shootarounds mehr geben. Unter anderem mit der Begründung, hat er gesagt, ja, es gibt ja ein paar junge Spieler, die auch mal abends länger wach sind und länger irgendwo unterwegs sind. Denen will ich die Chance geben, ausschlafen zu können. Ich habe sofort gedacht, wie sich J.R. Smith in den Arsch gebissen haben muss, dass er jetzt nicht mehr bei den Denver Nuggets spielt. Aber auch dann, dass er die Zeit nutzen will, die für einen Shootaround drauf geht, dass er mehr Videocoaching machen will und bla bla bla. Gut, wenn es denn hilft und er so versucht, seinen Job weiterzuhalten, dann soll es mir recht sein. Na gut, ja, ich habe drei Dinge ganz schnell. Das erste ist der schreiende Tom Thibodeau an der Seitenlinie. Ich habe das, glaube ich, schon mal im Pod gesagt, aber ich habe halt, wie gesagt, dieses Houston-Chicago-Game gesehen und es ist dann recht still, du hörst dieses Defense im Hintergrund und dann schreit halt immer irgendwer, Jimmy, Defense, und ist total heiser und es macht halt immer und der schreit einfach irgendwas und läuft da hin und her und das macht echt viel Spaß. Wohl nicht unter ihm zu spielen, aber ist auf jeden Fall zu sehen. Das zweite ist ganz normal als Basketballfan. Ich freue mich, dass Brook Lopez wieder spielt, weil er wirklich so ein versierter Center ist, was die Beinarbeit betrifft. Der Touch beim Jumper macht viel Spaß beim Game gegen die Mavs. Ihm zuzusehen, wie er da uns 20 Punkte eingeschenkt hat. Und das dritte, ich bin ein Riesenfan, oder ich achte sehr, sehr stark darauf, wie die Bank auf bestimmte Spielsituationen reagiert. Vor allem natürlich, wenn es bei einem Team läuft oder auch mal einen Run hat, wie die dann abgehen und feiern und nicht nur irgendwie bei einem Dunk, sondern auch mal, ja, was beim Timeout oder wenn es nicht so viel und nicht so gut läuft. Und da läuft es bei den Mavs gerade sehr gut. Die haben nämlich halt echt Leute, die sich wirklich freuen. Und zum Beispiel, als Dirk halt den Dreier geworfen hat, den Dagger gegen auch noch sinnbildlich gegen die Nets. Und in der Liste auf den 7. Platz gekommen ist, sind halt alle komplett ausgerastet und Charlie V ist halt rumgehüpft wie ein kleines Kind und das finde ich halt cool. Ja, ja. Genau. Insofern, das waren meine drei Dinge. Ja, dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche am Ende des Podcasts. Es wird nicht so lange dauern diesmal wie in der Weihnachtspause, bis ihr wieder in der nächsten Folge von uns hört. Wir geben uns natürlich Mühe, das weiter wöchentlich zu machen und ich denke, das kriegen wir auch jetzt wieder hin. Ja, nächste Woche gibt es dann mit eurer Hilfe auch wieder ein adoptiertes Team. Ihr kennt das, ein paar Teams sind schon weg. Aus den Teams, die noch übrig sind, könnt ihr wählen. Vielleicht werden wir mal so eine kleine Übersicht machen für euch auf der Webseite oder bei Facebook, Instagram, auf einem der Kanäle, welche Teams schon weg sind und welche Teams ihr noch wählen könnt, damit ihr da auch auf der sicheren Seite seid. Und ja, stellt uns weiter Fragen, wo auch immer. Erzählt von uns. Wir, wie gesagt, freuen uns über jeden, der dabei ist. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. From Downtown. Reingehauen.